hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Europa! Die EU macht endlich Schluss mit Drohnen und beschließt gegen Russland jetzt noch mehr Sanktionen. Nur England und Frankreich haben's nicht kapiert. Da wird zwar lamentiert, doch weiter Waffen exportiert. Ja, ja, ja, jetzt wird auf die Menschenrechte gespuckt. Steigern ihr Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder gelogen wie gedruckt und wieder allenthalben mit den Achseln gezuckt. Deutschland! Mehr Ausnahmen als Zahler kriegt die PKW-Maut. Schöne Maut, wer hat da Scheiß gebaut? Cannabis-Anbau ist in Ausnahmen erlaubt. Ein Joint, ein guter Joint. Noch viel zu groß. Noch viel zu groß. Der CO2-Ausstoß. Deutschland verfehlt sein Klimaziel. Treibhauseffekt brennend, heiße Waterkant. Ey, schick doch die Politiker in die Wüste. Ballermann, na, na, Nachrichten. Ballermann, na, na, Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR3.